Rebecca. Ein Schauspiel von Daphne du Maurier. Für den Funk bearbeitet von Anke Beckert. In den Hauptrollen Peter Pasetti, Cordula Tranto, Eva Feitel, Harald Leibniz, Klaus Löwitsch und Vera Friedberg. Musik Raimund Rosenberger. Wir könnten Sie von 6 Uhr ab erwarten, Madame. Die Uhr hat eben geschlagen. Dann werden wir auf jeden Fall warten. Es wäre ja schade, Sie nicht zu sehen. Steh nicht rum, Giles. Setz dich. Wünschen Sie Tee, Madame? Nein, danke, Fritz. Whisky und Soda, Sir? Keine schlechte Idee. Mein Mann wartet, bis Mr. de Winter kommt. Sehr wohl, Madame. Mr. Crawley ist in seinem Büro. Ich werde ihm sagen, dass Sie da sind. Ich hoffe, Bee, du hast nicht vergessen, dass wir heute Abend bei den Cartwrights zum Essen eingeladen sind. Was gehen mich die Cartwrights an? Ich will die neue Frau sehen. Dein Bruder wird nicht sehr entzückt sein, uns hier vorzufinden, wenn er mit ihr zum ersten Mal das Haus betritt. Mir ist das egal. Ich bin neugierig. Also, hör mal, Bee, warum in aller Welt muss ich denn so lange auf meinen Whisky warten? Ein bisschen Selbstbeherrschung kann dir nur gut tun. Übrigens hat das nach dem letzten Kostümfest angefangen. Was hat da angefangen? Dass du trinkst. Du verschwandest mit Rebecca im Garten und als ihr wiederkamt, hattest du einen merkwürdig roten Kopf. Ich bekomme leicht einen roten Kopf. Aber erst du trinkst. Und trinken tust du seit damals. Ach, lass das. Giles. Mhm. Wie glaubst du, ist Mrs. Danvers dabei zumute? Zumute? Wobei? Dass Maxim sich wieder verheiratet hat. Ich habe keine Ahnung. Es muss ein richtiger Schlag für sie gewesen sein. Warum denn? Schließlich kam es doch ziemlich plötzlich, nicht? Kaum 11 Monate seit Rebecca ertrunken ist. Mrs. Danvers wird auch mit ihrer neuen Herrin auskommen. Es wird nicht leicht für sie sein. Immerhin hat Rebecca sie mit ins Haus gebracht. Und du weißt ja, wie sehr Mrs. Danvers an ihr hing. Ja, ich habe mich immer gewundert, was Rebecca an dieser Vogelscheuche gefunden hat. Sie ist sehr tüchtig. Ich finde es sehr gut, dass Maxim wieder geheiratet hat. Das zeigt, dass er darüber weg ist. Hoffen wir es. Weißt du, damals, als es geschehen war, dachte ich, er würde den Verstand verlieren. Er hätte gleich fortgehen sollen. Sein Fehler war, hier allein weiterzuleben. Und nun kommt er zurück nach Manderley. Man kommt immer wieder hierher zurück. Maxim geht es wie mir. Manderley lässt einen nicht los. Nie enttäuscht es einen. Nichts verändert sich. Ich finde, dass sich genug verändert hat. Erinnere dich doch nur an diese grässlichen Blumenbeete damals und die viktorianischen Möbel, als dein Vater noch lebte. Ja, du hast recht. Rebecca hat wirklich eine Menge für das Haus und den Garten getan. Als Fritz uns hereinführte, da war mir es, als wäre sie noch hier. Als käme sie wie immer die Treppe der Galerie herunter, um uns zu begrüßen. Guten Abend. Hallo, Frank. Sind Sie auch so neugierig wie ich? Ich hatte im Büro zu tun. Fritz sagte mir, dass Sie hier sind. Wie geht's, Crawley? Viel Arbeit? Wenn man so ein großes Gut wie Manderley verwaltet, gibt es immer genug zu tun. Bringt Fritz was zu trinken? Wir warten, bis Maxim kommt. Sie weichen mir aus, Frank. Brennen Sie auch vor Neugierde, Sie zu sehen? Oh, ich... Zigarette? Danke. Wissen Sie etwas über Sie, Frank? Von Maxim bekamen wir lediglich ein kurzes Telegramm am Tag der Hochzeit. Und vor 14 Tagen eine Postkarte aus Venedig, auf der er schreibt, sie wäre 23 Jahre alt und male. Wissen Sie mehr? Nein, auch nicht. Nun, was wird sie sein? Eine Abenteurerin oder ein Blaustrumpf? Maxine schrieb mir, dass er sie als Gesellschafterin einer Amerikanerin in Monte Carlo kennenlernte. Oh Gott, dann trägt sie wahrscheinlich eine Brille und selbstgestrickte Sachen. Ich sehe nicht ein, warum. Meine Schwester zum Beispiel war viele Jahre die Gesellschafterin einer alten Dame. Was immer sie sein mag, lasst uns zum Himmel beten, dass sie nicht segelt. Übrigens, was hat Maxine mit dem Bootshaus in der Bucht gemacht? Ist es noch immer verschlossen? Ja. Geht er nie mehr hin? Nein, nie mehr, so viel ich weiß. Sie haben vom Pförtnerhaus angerufen. Der Wagen ist gerade in die Auffahrt eingebogen. Danke, Fritz. Da sind Sie schon. Na, Fritz? Alles wohl auf? Ja, danke, Sir. Ich bin froh, Sie und Madame hier zu sehen. Ja. Ich hoffe, Sie sind gut gereist. Es war ziemlich ermüdend. Mr. und Mrs. Lacey sind da. Was, die sind hier? Siehst du, Bee, was habe ich gesagt? Tag, Bee. Hallo, Giles. Wie nett von euch, dass ihr rübergekommen seid. Willkommen. Hallo, Frank. Da haben wir ja gleich die ganze Gesellschaft. Na, und wo ist sie? Und zu schüchtern vermutlich, um hereinzukommen. Na komm, Liebes. Es sind nur Bee und Giles. Sie werden dich nicht auffressen. Guten Tag. Das ist meine Schwester Bee. Aus Neugierde, dich zu sehen, ist die 50 Meilen weit hergerast. Mein Schwager Giles. Und das ist Frank Crawley. Er verwaltet das gut. Ich muss sagen, Liebes, du bist völlig anders, als ich erwartete. Was hast du denn erwartet, Bee? Einen Blaustrumpf. Nimm es Bee nicht übel, Liebes. Sie sagt, was sie denkt. Aufrichtigkeit ist ihre Stärke. Du musst unseren Überfall verzeihen, Maxim. Aber wenn du dich so still und heimlich hinter unserem Rücken verheiratest, musst du unsere Neugierde schon in Kauf nehmen. Du siehst übrigens viel besser aus. Und du bildest dir ein, jeder ist krank, der nicht so rosig aussieht wie Giles. Unsinn. Du weißt ganz genau, dass du ein vollkommenes Wrack warst vor 6 Monaten. Na, also. Giles, bestätige es mir. Sah Maxim nicht wie ein Gespenst aus? Ich kann nur sagen, du bist nicht wiederzuerkennen. War doch gut, dass du fortgingst. Maxim ist von der Sonne verbrannt. Wir haben in Venedig jeden Morgen auf unserem Balkon gefrühstückt. Es muss zu dieser Jahreszeit wunderbar sein in Venedig. Ja, es war wunderbar. Maxim, ich sage dir, deine Pferde brauchen Training. Sie werden zu fett. Meine liebe Bee, sie sind so gut in Form wie deine. Man hat sie seit Wochen nicht galoppieren lassen. Das sehe ich ihrem Fell an. Wie weit von hier wohnt ihr, Bee? Wirklich 50 Meilen? Mehr, meine Liebe. Wir wohnen auf der anderen Seite von Launceston in Devon. Die Jagd ist dort viel besser. Komm einmal herüber, wenn Maxim dich entbehren kann. Du kannst von uns ein Pferd haben. Oh, wie schade. Ich kann leider nicht reiten. Dann lerne es. Du kannst nicht auf dem Land leben, ohne zu reiten. Maxim schrieb uns, dass du malst. Das ist sicher eine reizende Beschäftigung, aber doch keine Bewegung. Nicht alle sind solche Bewegungsfanatiker wie du und Giles. Ich werde auf Mandalay herumstreifen. Und ich freue mich aufs Baden, wenn es wärmer ist. Du bist eine Optimistin, meine Liebe. Das Wasser ist viel zu kalt und der Strand ist steinig. Oh, ich mache mir nichts daraus, solange es keine Wirbel hat. Oder ist das Baden in der Bucht gefährlich? Wo bleibt denn Fritz mit den Getränken? Ich sehe mal nach. Ja, Bee, ich glaube, es wird Zeit. Ihr müsst schon gehen. Ja, wir essen bei den Cartwrights. Geh schon voraus, Giles. Ich habe einen neuen Wagen, Maxim. Komm und sieh ihn dir an. Gern. Armer Maxim. Du kannst dir nicht vorstellen, was für eine scheußliche Zeit er hinter sich hat. Nun, wir hoffen, dass du sie ihn vergessen lässt. Nimm es mir nicht übel, aber ich finde, du solltest etwas mit deinem Haar unternehmen. Warum trägst du es nicht in Locken? Es ist strähnig, nicht? Was sagt Maxim dazu? Gefällt es ihm so? Ich weiß nicht. Er hat nie darüber gesprochen. Gut, vielleicht gefällt es ihm. Hör nicht auf mich. Sag mal, hast du dir schöne neue Kleider in Paris oder London gekauft? Nein, wir hatten keine Zeit. Maxim wollte nach Hause, nach Mandalay. Es wundert mich, dass Maxim nicht eine Woche mit dir in London geblieben ist, um dir etwas Anständiges zum Anziehen zu kaufen. Er war doch sonst so heikel. War er das? Mir schien es nie so. Ich glaube, er merkt überhaupt nicht, was ich trage. Dann muss er sich sehr verändert haben. Glaubst du, dass du viele Gäste haben wirst? Ich weiß nicht. Maxim hat nichts darüber gesagt. Rebecca hatte immer das Haus voll. Nun gut. Du segelst doch nicht etwa, oder? Nein. Gott sei Dank. Hat er mit dir nie darüber gesprochen? Worüber? Bee, komm schon. Ich muss gehen. Ach, richtig. Was wünschst du dir eigentlich als Hochzeitsgeschenk? Aber natürlich musst du etwas bekommen. auch wenn wir nicht zur Hochzeit eingeladen waren. Tut mir leid, aber Maxim wollte im Ausland heiraten und ganz in der Stille. Naja, es ist ja schließlich zu verstehen nach dem großen Trara beim ersten Mal. Oh, entschuldige, das war dumm. Ich fürchte, ich habe mal wieder allerhand gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen. Aber du bist wirklich nicht ein bisschen das, was ich erwartete. Viel jünger und, naja, einfach ganz anders als Rebecca. Bee, wir werden zu spät kommen. Also, auf Wiedersehen, meine Liebe. Ich bin verdammt froh, dass Maxim wieder geheiratet hat. Komm und bleib bei uns, wann immer es dir einfällt. Und bring deinen Malkasten mit. Ich habe einen Haufen Pferde im Stall und würde von allen gern Bilder haben. Gute Nacht, Charles. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und wenn du nach London fährst, kann ich dir die Adresse meiner Schneiderin geben. Sie hat Geschmack und haut dich nicht übers Ohr. Möchten Sie einen Sherry? Nein, danke, Mr. Crawley. Müde? Ja, ziemlich. Gott sei Dank, dass Sie gegangen sind. Wie findest du Bee? Ich mag Ihre Aufrichtigkeit. Mich macht sie rasend damit. Nun, wie ist die Stimmung der Leute, Frank? Nicht sehr fröhlich. Wieso? Sie sind um die Hochzeit gekommen und nun fürchten sie, dass du auch das Kostümfest nicht veranstalten wirst. Warum sollte ich es nicht veranstalten? Lass gleich die Einladungen herausgehen an die ganze Grafschaft, Presse, Fotografen, an wen du willst. Dann wissen sie, dass es stattfindet. Was ist das für ein Fest? Ach, ein idiotisches Vergnügen, das wir vor Jahren zum Midsommer eingeführt haben. Und seitdem wollen sich die Leute jedes Jahr verkleiden. Ich werde jetzt wieder rübergehen. Hab noch was zu arbeiten. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich gehe mit dir. Ein kleiner Spaziergang wird mir gut tun. Maxim. Na komm, mach nicht so traurige Augen. Ich werde nicht lange bleiben. Frank? Guten Abend, Madame. Guten Abend. Sie sind Mrs. Danvers, natürlich. Mr. De Winter hat mir von Ihnen erzählt. Kann ich etwas für Sie tun, Madame? Das Haus hier erscheint mir so groß. Nicht wahr, Sie werden mir alles zeigen, wenn Sie einmal nicht so beschäftigt sind. Ich habe mich nach Ihnen zu richten, Madame. Ich weiß natürlich nicht, was Sie und Mr. De Winter beschlossen haben. Das Haus ist jetzt fast ein Jahr in meiner Obhut gewesen und Mr. De Winter hat sich nie beklagt. Alles war so ganz anders, als die verstorbene Mrs. De Winter noch lebte. Da gab es einen Empfang nach dem anderen und sie liebte es, alles selbst zu überwachen. Sie müssen das Haus führen, wie es immer geführt worden ist. Ich möchte nichts ändern. Gut, Madame. Dann kann ich also Anordnung geben, alles so zu machen wie bisher. Das Frühstück im Speisezimmer um 9 und Feuer im kleinen Salon, wenn es kalt ist. Mrs. De Winter pflegte dort immer ihre Korrespondenz zu erledigen. Das Feuer in der Halle wird an kalten Tagen kurz vor der Teestunde angezündet. Wenn Sie es früher wünschen, werde ich Auftrag geben. Alice packt jetzt ihre Sachen aus und wird für Sie da sein, bis Ihre Zofe ankommt. Ich habe keine Zofe. Es ist üblich, Madame, dass Damen ihrer Stellung eine Zofe haben. Wenn Sie glauben, dass es nötig ist, vielleicht suchen Sie dann jemanden für mich. Wie Sie wünschen. Sie haben nur anzuordnen. Ich vermute, Sie sind schon sehr lange auf Manderley. Ich kam mit der verstorbenen Mrs. De Winter hierher. Oh, ich verstehe. Wenn Ihnen die Neueinrichtung des Ostflügels nicht gefällt, bitte ich es mir zu sagen. Ich wusste nicht, dass Mr. De Winter etwas geändert hat. Mr. De Winter zieht es vor, jetzt im Ostflügel zu wohnen. Ach so. Können wir von dort das Meer sehen? Nein. Und hören kann man es auch nicht. Schade. Ich liebe das Meer so. Sie pflegten im Westflügel zu wohnen, als Mrs. De Winter noch lebte. Aber die Räume sind nicht mehr benutzt worden, seit sie ertrunken ist. Würden Sie mir nun erlauben, Ihnen Ihre Zimmer zu zeigen? Ich glaube, ich warte lieber, bis Mr. De Winter zurückkommt. Gut, Madame. Mrs. Danvers, ich hoffe, wir werden gute Freunde sein. Das hier ist alles so neu für mich. Aber Sie werden mir helfen, mich auf Manderley einzuleben, nicht wahr? Ich werde mich bemühen, Madame. Natürlich ist es ein wenig schwer für mich, und das ganze Personal. Wir waren der verstorbenen Mrs. De Winter sehr ergeben. Als wir hörten, dass Mr. De Winter sich wieder verheiraten wolle, konnten wir es zuerst gar nicht glauben. Aber Mr. Crawley erklärte es uns. Er sagte, das leere Haus sei Mr. De Winter auf die Nerven gegangen. Er habe es nicht mehr allein ertragen. Wenn ich hier nichts mehr tun kann, will ich nachsehen, ob Alice mit dem Auspacken fertig ist. Es wird um 8 gegessen. Gute Nacht, Madame. Gute Nacht. Hallo, Liebes. Warum zitterst du denn? Ist dir kalt? Nein, nein. Du hast doch nicht geweint. Bestimmt nicht. Ich glaube, du bist einfach übermüdet und hungrig. Ja, ja, das ist es. Ach, ich wollte, ich wäre älter, erfahrener. Bee sagte, ich wäre jünger, als sie es sich vorgestellt hätte. Bee soll sich um ihre eigenen Sachen kümmern. Nein, nein, ich wollte, ich wäre anders und... Ja? Wie möchtest du denn sein? 10 bis 15 Jahre älter und dunkel und schön und amüsant. Du würdest nicht hier sein, wenn du so wärst. Ich weiß so wenig von dir, Maxim. Eigentlich kaum mehr als am ersten Tag, als wir uns kennenlernten. Und was wusstest du damals? Dass du in Manderley lebst. Und dass du deine Frau verloren hattest. Ich sagte dir in Monte Carlo, dass ich nicht über die Vergangenheit zu sprechen wünsche. Vor einem Jahr ist etwas geschehen, das mein ganzes Leben verändert hat. Und ich möchte nicht daran erinnert werden. Nie mehr. Entschuldige, Maxim. Es tut mir leid. Wirklich. Na, schon gut, Liebes. Es geht dich umziehen. Es wird bald Essen geben. Ja, was ist denn? Ich weiß den Weg nicht. Du gehst die Treppe hinauf, dann gerade durch die Galerie. Den ersten Korridor rechts. Maxim? Ja? Gefällt dir mein Haar? Dein Haar? Was meinst du? Natürlich gefällt es mir. Oder ist etwas los damit? Oh, nichts. Ich habe nur so gefragt. Sie haben gerufen, Madame. Frith, bitte bringen Sie mir doch ein paar Vasen. Sie waren bei dem Nebel draußen, Madame? Ja, ich habe Blumen geschnitten. Die Rosen dachte ich hier für den Salon. Verzeihung, Madame, aber Mrs. Danvers hat schon Blumen in Salon und Bibliothek gestellt. Ach so. Dann werden die Blumen also gar nicht gebraucht. Ich glaube kaum, Madame. Sind gar keine Vasen mehr leer? Vielleicht sind noch ein oder zwei alte im Blumenzimmer. Ich werde Robert Auftrag geben, nachzusehen. Warten Sie, ich nehme die Alabastervase dort von dem Kaminsims. Verzeihung, Madame, aber in die Alabastervase wurden nie Blumen getan. Die Vase rinnt doch nicht. Ich weiß es nicht, Madame. Sie wurde nie vom Platz genommen. Sie gehörte der verstorbenen Mrs. De Winter. Ich nehme an, die Porzellanfiguren auf dem Kaminsims auch. Ja, Mrs. De Winter verstand viel von Porzellanen. Ich sage Robert jetzt Bescheid wegen der Vasen. Die Blumen kommen in die Alabastervase, wenn sie 100-mal nicht vom Platz genommen wurde. Oh mein Gott, eine von den Figuren. Und zerbrochen. Was tue ich mit den Scherben? In den Papierkorb. Nein, Mrs. Danvers könnte sie finden. Hier, in die Zeitung. Das ist alles, was ich an Vasen finden konnte. Danke, Robert. Stellen Sie bitte auf den Tisch. Robert? Und dies da können Sie gleich wegwerfen. Ja, Madame. Mrs. De Winter? Ich glaube, Sie irren sich. Mrs. De Winter ist schon seit einem Jahr tot. Entschuldigen Sie. Sie haben mich erschreckt, als Sie so plötzlich durch die Terrassentür kamen. Natürlich bin ich Mrs. De Winter. Wünschen Sie etwas? Ich habe Sie um alles in der Welt nicht erschrecken wollen. Mein Name ist Jack Farrell. Ich bin nur vorbeigekommen, um die gute Danny zu sehen. Danny? Mrs. Danvers. Sie ist eine alte Freundin von mir. Ach so. Ich flitze ab und zu mal schnell zu ihr herein, wenn ich gerade in der Nähe bin. Zigarette? Danke, nein, ich rauche nicht. Wirklich keine? Wie geht's unserem alten Max? Danke, es geht ihm gut. Wir sind heute alle ziemlich beschäftigt mit den Vorbereitungen zum Kostümfest. Hm. Maxim ist wahrscheinlich unten im Büro. Möchten Sie ihn sprechen? Nein, lieber nicht. Ich muss jetzt sowieso weiter. Wie finden Sie Manderley? Fühlen Sie sich hier schon begraben oder langweilen Sie sich bloß? Ich liebe es. Aha. Lebten Sie nicht irgendwo unten im Süden, als Maxi in Monte Carlo aufgabelte? Ja. Wo haben Sie sich kennengelernt? Im Casino? Nein. Mit anderen Worten, kümmern Sie sich um Ihre eigenen Sachen. Ich habe meinen Wagen in der Nähe der Auffahrt versteckt. In diesem Nebel werde ich ihn sicher nicht mehr finden. Wollen Sie nicht mitkommen und mir suchen helfen? Tut mir leid, ich kann nicht. Ich habe viel zu tun und ihr... Entschuldigen Sie. Wir wollen die junge Frau nicht vom rechten Weg abbringen. Ist mir ein Mordsvergnügen gewesen, Sie kennenzulernen. Übrigens, es wäre riesig nett von Ihnen, wenn Sie Max von meinem kleinen Besuch heute nichts erzählen würden. Ich glaube, er schätzt mich nicht übermäßig und die gute alte Danny würde es vielleicht ausbaden müssen. Ja, ja, gut. Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch mit mir kommen wollen, den Wagen zu suchen? Nein, ich möchte nicht. Also dann, Wiedersehen. Starren Sie nicht so verzweifelt in den Nebel hinaus. Bis zum Abend werden wir das schönste Festwetter haben. Oh, guten Tag, Frank. Ich dachte, Sie wären mit Maxim im Büro. Maxim kommt gleich nach. Sehr schön, diese Blumenarrangements. Das ist Mrs. Danvers Werk. Ich bin leider nicht so geschickt. Ich finde, Sie machen alles sehr gut. Nicht wahr? Wenn früher Mitsommernachtsball war, dann hat Rebecca die Blumen geordnet. Es tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern. Frank, ich war gestern bei der kleinen Hütte am Strand. Ich dachte, sie sei verschlossen, aber die Tür gab nach und ich bin hineingegangen. Alles ist schimmelig und die Feuchtigkeit hat die Bücher verdorben. Warum wird nichts für die Hütte getan? Ich bin überzeugt, wenn Maxim etwas dafür tun wollte, würde er es mir gesagt haben. Die Sachen da drin, das sind alles Rebeccas Sachen. Ja. Aber wofür benutzte sie die Hütte? Ich dachte, das wäre ein Bootshaus. Das war es auch ursprünglich. Dann stellte sie allerhand Möbel hinein und Porzellan. Benutzte sie es viel? Ja, das tat sie. Es gab Mondschein, Picknicks und solche Sachen. In dem Hafen sah ich eine Boje. Wozu ist die da? Das Boot war daran verankert. Ihr Boot. War es das Boot, mit dem sie segelte, als sie ertrank? Ja, es kenterte und sank. Hätte nicht jemand zu ihr hinausrudern können? Niemand sah, wie es geschah. Niemand wusste, dass sie draußen war. Aber hier im Haus muss man es doch gewusst haben. Nein, sie fuhr oft allein hinaus. Wenn sie dann in der Nacht zurückkam, schlief sie im Bootshaus am Strand. Da muss sie also ertrunken sein, während sie versuchte, an Land zu schwimmen. Hat es lange gedauert, bis man sie fand? Etwa 3 Monate. Wo? Im Kanal bei Solcombe, ungefähr 40 Meilen aufwärts. Wieso wusste man denn, dass sie es war? Maxim ging hin und identifizierte sie. Frank, Sie werden denken, ich sei krankhaft neugierig. Aber das ist es nicht. Es ist nur, ich habe einfach manchmal das Gefühl, dass ich nicht hierher gehöre. In dieses Haus... Nach Manderley. Ich weiß auch, was die Leute von mir sagen. Was in aller Welt findet Maxim bloß an ihr? Es wird mir mit jedem Tag klarer, dass alles, was mir fehlt, alles, was eine Frau anziehend macht, dass sie es besaß. Maxim wäre sehr unglücklich, wenn er wüsste, was sie quält. Keiner von uns wünscht das Vergangene zurück. Maxim am allerwenigsten. Ihre Aufgabe sollte es sein, es uns vergessen zu machen, nicht uns daran zu erinnern. Wenn ich Ihnen verspreche, nicht mehr davon zu reden, werden Sie mir dann noch eine Frage beantworten. Aber wenn ich sie nicht beantworten kann? Doch, Sie können es. Also? Sagen Sie mir, war Rebecca wirklich so schön? Ja. Sie war das schönste Geschöpf, das ich in meinem Leben gesehen habe. Meine Güte, ist das ein Nebel draußen. Man kann keinen Meter weit sehen. Werden unsere Gäste bei diesem Wetter heute Abend kommen? Keine Angst, Liebes, auch der dickste Nebel wird Sie nicht davon abhalten, wenn es heißt Kostümball auf Manderley. Weißt du schon, was du anziehen wirst? Nein, aber es wird mir schon was einfallen. Aber warum kostümierst du dich nicht, Maxim? Danke. Das ist das Vorrecht des Hausherrn, dass er es nicht braucht. Frank, irgendetwas stimmt mit der Lichtanlage nicht. Ich werde mich mal darum kümmern. Ja. Sir, kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Ja, natürlich, Fritz. Was ist los? Sir, es handelt sich um Robert. Mrs. Danvers hat ihn beschuldigt, eines der wertvollen Porzellane auf dem Kaminsims zerbrochen zu haben, aber Robert leugnet mit Entschiedenheit. Welches Porzellan war es? Der Amor, Sir. Ach, das ist ja eine unserer Kostbarkeiten. Sagen Sie, Mrs. Danvers, dass ich Sie sprechen möchte. Ja, Sir. Verdammter Unfug. Ich hasse solche Dienstbotengeschichten. Warum kommen Sie damit zu mir? Das ist jetzt deine Sache, Liebes. Ich muss dir etwas gestehen, Maxim. Ich habe den Amor zerbrochen. Hä? Vorhin, als ich die Alabastervase runternehmen wollte. Du warst es? Ja, warum zum Teufel hast du es denn nicht gesagt, dass Fritz hier war? Ich weiß nicht. Ich habe das nicht fertiggebracht. Es bleibt nichts anderes übrig. Du musst es ihm und Mrs. Danvers erklären. Nein, bitte nicht. Sag du es ihnen. Ich gehe nach oben. Bleib hier, sei nicht kindisch. Man könnte wirklich denken, du hättest Angst vor ihnen. Fritz? Fritz? Sir? Fritz, sagen Sie Mrs. Danvers, es habe sich schon alles aufgeklärt. Mrs. De Winter hat die Figur zerbrochen. Ich bin nur froh, dass Robert nicht gelogen hat, Sir. War der Amor sehr wertvoll? Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er wurde Rebecca zur Hochzeit geschenkt. Ich verstehe. Deshalb. Ich wundere mich bloß, dass du ihn nicht sicher verschlossen hast. In dem Bootshaus am Strand mit all ihrem anderen Porzellan. Es dampft vor Feuchtigkeit da drin, aber zerbrochen ist nichts. Du bist vor lange nicht dort gewesen. Nein, ich war nicht dort. Ich gehe niemals zu diesem verdammten Bootshaus. Und wenn du meine Erinnerungen hättest, dann würdest du auch nicht dorthin gehen wollen. Ach, Maxim, bitte mach nicht dieses Gesicht. Es tut mir leid, was ich gesagt habe. Wir hätten niemals nach Manderley zurückkehren sollen. Was für ein Narr war ich, zurückzukommen. Maxim! Maxim! Ist irgendetwas vorgefallen, Madame? Hoffentlich machen Sie sich wegen des Amors keine Vorwürfe. Ich glaube nicht, dass Mr. De Winter so aufgebracht ist, weil die Figur so kostbar war. Es ist der Gefühlswert, der daran hängt. Sie gehörte der verstorbenen Mrs. De Winter. Sie hatten sie sehr gern, nicht wahr? Ich sorgte schon für sie, als sie noch ein Kind war. Alice sagte mir, dass sie sich noch nicht um ein Kostüm für heute Abend gekümmert hätten. Ich dachte, ich könnte vielleicht als Zigeunerin gehen. An ihrer Stelle würde ich das nicht tun, Madame. Ich weiß, es geht mich eigentlich nichts an. Aber da so viele Leute kommen, nur um sie zu sehen, habe ich mir erlaubt, ein Kostüm für sie herauszusuchen. Ich habe es mitgebracht, hier in der Schachtel. Es ist alt. Vielleicht seit 50 Jahren nicht mehr getragen. Aber es ist noch vollkommen in Ordnung. Oh. Wo haben Sie das her? Oben sind viele Sachen aufbewahrt. Dieses Kleid muss Mr. De Winters Großmutter gehört haben. Sehen Sie den schönen Atlas. Es würde Ihnen sicher passen. Es muss vielleicht da und dort einiges geändert werden, was ich in einer Minute tun könnte. Meinen Sie, es würde mir stehen? Sie werden zauberhaft darin aussehen. Es würde für Mr. De Winter eine Überraschung sein, nicht wahr, Mrs. Danvers? Das glaube ich sicher. Ein 100-mal besserer Einfall als die Zigeunerin. Wir müssen es zurück in die Schachtel legen. Es soll niemand vorher sehen. Es war nett von Ihnen, daran zu denken, Mrs. Danvers. Sie sollten auch etwas mit Ihrem Haar machen. Ich bin so ungeschickt darin. Ich werde Ihnen helfen. Es muss in weiche Locken gelegt werden. Vielleicht ein bisschen Rot auf die Wangen. Ich habe Mrs. De Winter immer beim Ankleiden und beim Frisieren geholfen. Du machst das besser als irgendein anderer. Danny, sagte sie immer. Danny? Sie nannte sie Danny. Ja, ich war immer ihre Danny. Ich werde mir ewig Vorwürfe machen wegen dieses Unglücksfalls. Ich hätte an diesem Abend nicht ausgehen sollen. Als ich zurückkam, erfuhr ich, dass Mrs. De Winter noch segeln gegangen war. Ich war gleich beunruhigt, denn der Wind kam aus Südwesten. Sie wäre nicht gegangen, wenn ich hier gewesen wäre. Sie hörte immer auf mich. Nach Mitternacht begann es zu stürmen, immer stärker, und sie war noch nicht zurück. Ich meldete es Mr. De Winter. Sie wird die Nacht unten im Bootshaus am Strand verbringen, sagte er. Ich saß wartend auf meinem Bett bis 5:30. Dann hielt ich es nicht länger aus. Ich zog meinen Mantel an und ging hinunter zum Strand. Es war weiß und neblig, wie heute. Der Wind hatte sich gelegt. Ich sah die Boje im Wasser und das Beiboot, aber die Yacht war weg. Ich kann nicht glauben, dass sie für immer weggegangen ist. Ich fühle Rebecca überall. Sie auch, nicht wahr? Manchmal bilde ich mir ein, ich höre sie in den Gängen direkt hinter mir, diesen schnellen, leichten Schritt. Glauben Sie, sie kann uns jetzt sehen? Glauben Sie, die Toten kommen zurück und beobachten die Lebenden? Ich weiß nicht. Was war das? Das sind Raketen von der Küstenwache auf der Klippe. Es bedeutet, dass ein Schiff gestrandet ist. Dort in der Bucht, wo sie ertrank. Die ersten Wagen werden in knapp einer halben Stunde ankommen. Vergessen Sie nicht, Robert, Ihr Platz ist auf den Stufen zum Eingang. Und lassen Sie ja keinen Zeitungsreporter ins Haus. Mr. De Winter hat es verboten. Heute Nachmittag soll schon ein halbes Dutzend dieser Zeitungsfritzen am Strand gewesen sein, als die Mannschaft des gestrandeten Schiffes an Land geholt wurde. Die sind immer sofort da, wenn sie eine Sensation wittern. Hier, nehmen Sie das Tablett mit hinaus. Sehr wohl. Guten Abend, Fritz. Guten Abend, Mr. Crawley. Bin ich der Erste? Ja, Sir. Mr. De Winter ist auf der Terrasse und Madame ist noch nicht unten. Kamen irgendwelche Anrufe aus dem Ort wegen des gestrandeten Schiffes? Ja, Sir. 2 oder 3. Ich sagte, die Mannschaft wäre sicher an Land gebracht worden. Weitere Auskünfte würde der Hafenmeister von Careth geben. Sehr gut, Fritz. Weiß einer, ob das Schiff ein großes Leck hat? Ich unterhielt mich mit dem Maschinisten, Sir. Soviel ich verstanden habe, hat der Hafenmeister einen Taucher hinuntergeschickt, um den Schaden feststellen zu lassen. Einen Taucher? Ja, Sir. Bitte mich jetzt zu entschuldigen. Ich muss nachsehen, ob im Speisezimmer alles in Ordnung ist. Ja, natürlich, Fritz. Bitte, Careth, 320. Hallo, hier spricht Frank Crawley. Ich möchte den Hafenmeister sprechen. Oh, Sie sind es, Mrs. Searle. Ist Ihr Mann noch nicht zurück? Nein, es ist nichts Wichtiges. Ich wollte nur fragen, ob es etwas Neues über das Schiff gibt. Soviel ich hörte, soll ein Taucher. Ach so, Sie haben Ihren Mann seit Mittag nicht gesehen. Er soll mich doch gleich anrufen, wenn es etwas Neues gibt. Ja, hier oder im Büro. Danke, Mrs. Hill. Hallo, Frank. Rief schon jemand wegen des Schiffes an? Nein, ich habe den Hafenmeister angerufen, aber er ist noch nicht zurück. Hm. Glaubst du, Sie können das Schiff mit der Springflut flott kriegen? Nein, nicht die geringste Chance. Was zum Teufel hatte der Bursche so weit drin in der Bucht zu suchen? Versuche du mal, ein Schiff im Nebel zu steuern. Du bist so nervös. Was ist denn los? Nichts. Ob die Musiker wohl endlich mit Essen und Trinken fertig sind? Nimm ihnen die Flaschen weg, wenn du willst, dass sie endlich anfangen zu spielen. Ich werde sie schon auf Trab bringen. In der Zwischenzeit werde ich ein bisschen Musik machen. Alles in Ordnung ist. Die Blumen sind hübsch arrangiert. Danke, Mrs. Danvers. Ich tue mein Bestes, Sir, alles so zu halten, wie es immer war. Ich hoffe, der Ball wird ein großer Erfolg, Sir. Mrs. Danvers? Ja, Sir? Mr. Favell war heute Morgen hier, nicht? Mr. Favell, Sir? Tun Sie doch nicht so erstaunt. Sein Wagen wurde bei der Ausfahrt gesehen. Wenn Sie ihn sehen wollen, Mrs. Danvers, dann treffen Sie sich mit ihm, wo Sie wollen, aber nicht im Manderley. Ich wünsche nicht, dass Mr. Favell hierher kommt. Haben Sie verstanden? Ja, Sir. Das ist meine letzte Warnung. Ich habe verstanden. Mr. und Mrs. Lacey. Guten Abend. Guten Abend. Ach du meine Güte, wie seht ihr denn aus? Nun fang nicht gleich an zu kritisieren, bevor du uns richtig angesehen hast. Was um alles in der Welt habt ihr da bloß an? Das sind echte Sachen. Sie gehören einem Freund von Giles, der gerade aus dem Orient zurückgekommen ist. Schade, dass er nicht dort geblieben ist. Dein Schleier sitzt schlecht, altes Mädchen. Ich habe ihn heute schon 20 Mal festgesteckt. Giles, willst du nicht was trinken? Du siehst so erhitzt aus. Du würdest genauso aussehen, wenn du 50 Meilen in diesem Bettumhang gefahren wärst. Abend. Oh Gott, ihr seht ja beide furchtbar aus. Maxim hat uns schon genug beleidigt. Ich versichere Ihnen, Frank, das sind echte Kostüme aus dem Orient. Wirklich? Ja, deshalb sind sie auch so furchtbar komisch. Warum habt ihr beiden euch eigentlich nicht kostümiert? Maxim, du als Gastgeber solltest mit gutem Beispiel vorangehen. Ich verzichte. Es genügt, wenn sich die Frau des Hauses opfert. Wo bleibt sie denn? Sie ist noch oben. Weißt du, was sie anziehen wird? Keine Ahnung. Sie macht ein schreckliches Geheimnis daraus und hat es niemandem verraten. Oder weißt du etwas, Frank? Nein, nichts. Gib Giles was zu trinken, Frank, damit er ein fröhliches Gesicht macht. Ich weiß nicht, wie du aussehen würdest in dieser Bettdecke. Anja, ich hätte lieber einen Whisky. Mir bitte ein Glas Champagner, Frank. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. Guten Abend. Bist du wahnsinnig geworden? Warum hast du dieses Kleid angezogen? Was soll das in drei Teufelsnamen heißen? Aber Maxim, ich wollte... Zieh dich um! Sofort. Schnell, bevor jemand kommt. Was ist denn? Was habe ich denn getan? Hast du nicht gehört, was ich sagte? Soll alle Welt wieder davon sprechen? Geh jetzt! Maxim, was habt ihr denn? Was wollt ihr? Warum seht ihr mich so an? Mr. und Mrs. Coleman. Der Winter schon fort ist? Was meinen Sie damit? Einen Augenblick bitte. Hallo? Wer ist denn da? Hallo? Ist da das Amt? Jemand wollte uns erreichen. Nein, man hat eingehängt. Ach nein, lassen Sie nur. Gute Nacht. Wer ruft denn zu dieser unmöglichen Zeit an? Ich weiß es nicht. Man hat eingehängt. Hm. Wo sind die anderen? Sie sagen immer noch auf Wiedersehen. Findest du nicht, auch wir könnten jetzt mit den Letzten gehen? Wie spät ist es? Na, gleich 16:30. Der Ball war wieder mal ein großer Erfolg. Kein Mensch hat gemerkt, dass etwas schiefgegangen ist. Arme Kleine, sie sah schrecklich blass aus. Warum hat sie das nur getan? Wie kam sie zu dem Kleid? Na, natürlich denkt Maxim, sie hätte es absichtlich angezogen. Ich weiß, aber es ist unsinnig, das noch nur einen Augenblick anzunehmen. Wo ist Maxim? Ist er nicht im Ballsaal? Die Gäste möchten sich verabschieden, aber Maxim ist verschwunden. Komisch. Irgendjemand hat gerade angerufen und gefragt, ob Maxim schon fort sei. Wer war es? Ich weiß es nicht. Sie hängten ein. Ach, hier seid ihr. Komm, meine Liebe. Setz dich ein bisschen zu mir. Du siehst erschöpft aus. Möchtest du etwas trinken? Vielleicht einen Brandy? Nein, nein, danke. Giles und Frank, seht doch mal nach, wo Maxim bleibt. Es war wirklich ein großer Erfolg. Und du sahst bezaubernd aus in diesem blauen Kleid. Alle sagten das. Ach. Mach dir keine Gedanken. Niemand hat etwas gemerkt. Du kannst natürlich nicht wissen, warum wir so erschraken. Das weiße Atlaskleid, das du zuerst anhattest, hat Rebecca beim letzten Ball getragen. Und als du dort oben auf der Galerie erschienst, das war für uns im ersten Augenblick, als ob sie... Meine arme Kleine, hättest du mir nur gesagt, was du anziehen wolltest. Was wird Maxim von mir denken? Weißt du was? Ich werde ihm alles erklären. Nein, bitte nicht. Wir können Maxim nirgends finden. Frank war bis zum Wagenpark. Sonderbar. Wohin ist er wohl gegangen? Er wird ganz einfach einen Spaziergang machen. Soll ich mit dir hinaufgehen und bei dir bleiben, bis Maxim zurückkommt? Dank dir, aber ich möchte lieber hier unten auf ihn warten. Giles und du, ihr wart sehr lieb zu mir heute Nacht, aber bitte lasst mich jetzt allein. Wie du willst. Dann gehen wir jetzt. Sag Maxim, wir hätten einen wundervollen Abend gehabt. Und es hätte allen außerordentlich gefallen. Und durch das hübsche Kleid, das du anhast, sahen die anderen in unseren Kostümen furchtbar blöd aus. Reg dich jetzt nicht weiter auf, Maxim wird schon wiederkommen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, meine Kleine. Gute Nacht. Frank? Ja? Wo ist Maxim? Ich weiß es nicht. Er ist fortgegangen, weil er mich nicht sehen will. Er hat den ganzen Abend kein Wort mit mir gesprochen. Er denkt, ich hätte es mit Absicht getan. Aber nein. Doch, Frank, er liebt mich nicht. Nur sie. Es ist immer Rebecca, Rebecca, Rebecca. Bitte beruhigen Sie sich. Ich will versuchen, Ihnen alles zu erklären. Aber Sie müssen mir zuhören, Mrs. De Winter. Nennen Sie mich nicht so. Hören Sie mich doch erst mal an. Entschuldigen Sie. Inspektor Welch ist draußen. Er hätte Sie gerne gesprochen, Mr. Crawley. Um diese Zeit? Hat er gesagt, was er will? Es ist wegen des Schiffes. Danke, Mrs. Danvers. Warum kommen Sie? Warum nicht Frith? Ich habe Frith ins Bett geschickt. Aber Alice wartet noch oben auf Sie, Madam. Sagen Sie alles, sie kann schlafen gehen. Gut, Madam. Mrs. Danvers? Ja, Madam. Kann ich noch etwas für Sie tun? Was? Noch mehr? Sie haben doch erreicht, was Sie wollten, nicht? Sind Sie jetzt zufrieden, Mrs. Danvers? Ich verstehe Sie nicht. Oh, Sie verstehen mich sehr gut. Warum hassen Sie mich so? Was habe ich Ihnen getan? Sie haben versucht, sich hier einzudrängen. Sie kommen einfach her und bilden sich ein. Sie könnten Mrs. De Winter ersetzen. Aber Rebecca ist tot. Und Mr. De Winter hat mich geheiratet. Begreifen Sie das doch endlich. Er hat sie geheiratet. Aber er ist nicht glücklich mit Ihnen. Das ist nicht wahr. Er war glücklich, als wir zusammen in Frankreich waren. Er ist schließlich ein Mann. Kein Mann wird sich auf der Hochzeitsreise nicht amüsieren. Wie können Sie es wagen, so zu mir zu sprechen? Sie haben mich dazu verführt, das Kleid zu tragen. Sie taten das, weil Sie ihm wehtun wollten. Hat er denn nicht genug gelitten? Was geht das mich an, was er leidet? Hat er sich je um meine Gefühle gekümmert? Denkt er daran, wie mir zumute ist, wenn ich sie auf ihrem Platz sitzen sehe und sie ihre Sachen berühren? Fragt er danach, was ich fühle, wenn Frith, Robert Ellis und die anderen alle von ihnen als Mrs. De Winter sprechen? Und die richtige Mrs. De Winter liegt kalt und vergessen auf dem Friedhof. Er aber heiratet noch nicht 12 Monate später ein Mädchen wie Sie. Wenn er leidet, so bezahlt er. Schweigen Sie! Schweigen? Warum? Sie werden mich doch bei Mr. De Winter verraten, wie Sie heute Morgen Mr. Favell verraten haben. Ich habe kein Wort von ihm gesagt. Sie lügen. Warum sollte ich Mr. Favell nicht hier sehen? Durch ihn bin ich mit Rebecca verbunden, nur durch ihn. Denn er hat nicht aufgehört, eifersüchtig zu sein. Eifersüchtig? Ja, er war eifersüchtig, solange sie lebte. Und er ist eifersüchtig jetzt, da sie tot ist. Wie ich es bin. Eifersüchtig war jeder, der sie kannte. Ein Mann brauchte sie bloß anzusehen. Und er war verrückt nach ihr. Ich will das nicht wissen. Ich will das nicht hören. Warum gehen Sie nicht? Warum verlassen Sie Manderley nicht? Er will sie nicht. Er möchte wieder allein sein im Haus mit ihr. Was hält sie hier in Manderley? Er liebt sie nicht. Er wird immer nur Rebecca lieben. Er kann sie nicht vergessen. Lassen Sie mich los. Kommen Sie. Kommen Sie ans Fenster. Sehen Sie hinunter. Es ist ganz einfach. Sie brauchen sich nur fallen zu lassen. Sie werden gar nichts spüren. Das ist nicht wie beim Ertrinken. Sie sind nicht glücklich. Warum wollen Sie weiterleben? Sehen Sie, es ist nur der Nebel, der die Steinplatten auf der Terrasse so weit weg erscheinen lässt. In Wirklichkeit ist es gar nicht so hoch. Ich kann nicht. Haben Sie keine Angst? Springen Sie doch! Was machen Sie denn da oben am Fenster? Ach, nichts. Nichts. Ich werde also Alice sagen, dass sie zu Bett gehen kann. Gute Nacht, Madame. Was wollte der Inspektor, Frank? Das Schiff, das aufgelaufen ist. Der Hafenmeister musste einen Taucher hinunterschicken, um den Kiel zu untersuchen. Er fand einige Meter entfernt von dem gestrandeten Schiff den Rumpf einer kleinen Segeljacht. Ja, und? Er erkannte es, als das Boot, mit dem Rebecca segelte, als sie ertrank. Der Rumpf war unversehrt. Der Taucher sah durch die Luke und entdeckte eine Leiche in der Kajüte. Der Hafenmeister verständigte die Polizei und sie verständigte Maxim, deshalb ging er fort. Aber Frank, wenn der Taucher eine Leiche gesehen hat, so bedeutet das doch, dass Rebecca nicht allein war, als sie segelte. Ja, das bedeutet es wohl. Ist denn jemand vermisst worden? Wissen Sie, wer es sein könnte? Es ist Sache der Polizei, das herauszufinden. Warum musste das Boot gefunden werden? Wie schrecklich für Maxim. Hat dich der Inspektor erreicht, Frank? Ja. Dann weißt du es also. Der Taucher steigt morgen wieder hinunter. Sie wollen versuchen, das Boot zu heben. Ich will dabei sein. Möchtest du, dass ich irgendetwas tue? Nein. Es gibt nichts, was du tun könntest. Dann will ich jetzt nach Hause gehen und mich umziehen. Ich hole dich dann später ab und begleite dich zur Bucht. Danke, Frank. Kannst du mir verzeihen, Maxim? Was verzeihen? Du glaubst, ich hätte es absichtlich getan. Ach das? Das hatte ich vergessen. Maxim, können wir nicht neu anfangen? Ich verlange ja nicht, dass du mich liebst, aber... Nein, dazu ist es zu spät. Rebecca hat gewonnen. Immer stand sie zwischen uns. Sie und ihr Lächeln, mit dem sie mich ansah, als sie starb. Was meinst du damit? Sie haben das Boot gefunden. Ihr Boot. Ich weiß. Frank hat es mir gesagt. Du denkst an die Leiche, die der Taucher in der Kajüte sah. Ja. Also war sie nicht allein, es war noch jemand bei ihr. Ist es das, was dich beunruhigt, Maxim? Rebecca war allein. Der Körper in der Kajüte ist ihre Leiche. Es war kein Unglücksfall. Ich habe sie getötet. Erschossen in ihrer Hütte am Strand. Ich trug die Leiche in die Kajüte, fuhr mit dem Boot hinaus und versenkte es dort, wo man es gestern gefunden hat. Weiß jemand davon? Nur du und ich. Und Frank weiß es nicht. Sicher nicht. Wie sollte er? Nur ich war in jener Nacht unten. Und es war dunkel. Aber wer war dann die Frau, die du als Rebecca identifiziert hast? Ich weiß es nicht. Irgendeine Unbekannte, als diese Leiche in Solcombe angeschwemmt wurde, ergriff ich die Gelegenheit und log es an Rebecca. Du liebst sie noch immer, nicht wahr? Rebecca lieben. Du glaubst, ich hätte sie aus Liebe getötet. Ich hasste sie. Sie war durch und durch verdorben. Aber sie war raffiniert. Mein Gott, war sie raffiniert. Als wir heirateten, hielt man mich für den glücklichsten Mann der Welt. Ja, 5 Tage danach wusste ich, wie sie wirklich war. Sie selbst öffnete mir die Augen, erzählte mir Dinge aus ihrem Leben. Oh mein Gott. Dann traf sie ein Abkommen mit mir. Ich werde das Haus für dich führen, sagte sie zu mir. Ich werde dein wunderbares Männerl in Schwung bringen und es zu einer Sehenswürdigkeit machen. Die Leute werden uns besuchen und sie werden uns beneiden. Was soll ich dir von diesen Jahren erzählen? Von der jämmerlichen Komödie, die wir vor Freunden und Verwandten, selbst vor den Dienstboten aufführten. Alle glaubten an sie, alle bewunderten sie. Und sie war vorsichtig, die ersten Jahre. Dann, nach und nach, fing sie an, ihre Freunde hierher zu bringen. Ich warnte sie, ich sagte ihr, sie könne in London tun, was sie wolle, nicht in Manderley. Sie lachte nur. Sie hatte einen Cousin, der sich lange im Ausland herumgetrieben hatte und wieder nach England gekommen war. Jack Favre. Jack Favre? Ja, er besuchte sie regelmäßig, wenn ich verreist war. Du glaubst, dass dieser Favre und Rebecca... Ich weiß es. Schließlich konnte ich es nicht mehr ertragen. Eines Nachts dachte ich, ich würde Favre bei ihr im Bootshaus finden. Ich steckte einen Revolver ein, um ihnen beiden einen Schrecken einzujagen. Aber Rebecca war allein. Sie lag auf der Couch, einen Aschenbecher voller Zigarettenreste neben sich. Sie sah seltsam bleich und angegriffen aus. Ich sagte ihr, dass ich mich scheiden lassen würde. Sie fragte mich, ob ich mir überlegt hätte, wie unmöglich es für mich sei, Klage gegen sie zu erheben, da ich ihr nicht das Geringste nachweisen könne. Dann stellte sie sich vor mich hin, die Zigarette im Mund, und sagte, ich war heute Morgen bei einem Arzt in London. Ich habe es Jack noch nicht gesagt. Ich werde ein Kind bekommen. Und weder du noch sonst jemand auf der Welt wird mir beweisen können, dass es nicht dein Kind ist. Es wird deinen Namen tragen und hier in Manderley aufwachsen. Und nach deinem Tod wird Manderley ihm gehören. Du wirst hier leben und zusehen müssen, wie Jacks Kind in deinem Hause aufwächst. Ich werde eine vorbildliche Mutter sein, so wie ich dir eine vorbildliche Frau gewesen bin. Und dabei lächelte sie mich an. Sie lächelte noch, als ich schoss. Sie fiel nicht gleich um. Sie stand da und starrte mich mit weit aufgerissenen Augen lächelnd an. Maxim. Ich trug sie zum Boot hinaus und brachte es in Fahrt. Dann trieb ich mit einem Eisen und Hammer Löcher in die Planken und in die Bodenbretter. Das Wasser begann einzudringen. Ich stieg an Deck, kletterte ins Beiboot und ruderte fort. Das Boot trieb noch. Plötzlich neigte es sich auf die rechte Seite und versank. Ja. Das Boot ist zu nahe an Land gesunken. Ich hätte es aus der Bucht hinaussegeln sollen. Dort hätte man es nie gefunden. Rebecca ist tot. Sie kann nicht mehr sprechen. Sie kann dir nichts mehr tun. Aber ihre Leiche... In der Kajüte. Sie werden feststellen, dass es Rebecca ist. Dann musst du eben sagen, dass du dich damals bei der Identifizierung in Salcombe geirrt hast. Sie können dir nichts beweisen. Niemand hat dich in dieser Nacht gesehen. Sie werden annehmen, dass das Boot kenterte und in dem Augenblick sank, als sie in der Kajüte war. Das werden sie doch annehmen, glaubst du nicht auch? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hallo? Nein. Nein, Mr. De Winter ist nicht da. Das kann ich nicht sagen. Nein, tut mir leid. Ich kann auch für die County Chronicle keine Ausnahme machen. Wer hat angerufen, Fred? Wieder die Presse, Madam. Diesmal war es die County Chronicle. Alle fragen Sie das gleich. Was denn? Ob es wahr sei, dass die Yacht gehoben worden ist und ob es stimmt, dass man eine Leiche im Boot entdeckt hätte. Wieso können die Leute das wissen? Ganz Caris weiß es, Madam. Sie sagen, dass Mr. De Winter einen Fehler unterlief, als er damals nach Solcombe ging. Dass die Leiche in dem Boot die verstorbene Mrs. De Winter sei. Wenn das wahr ist, werden wir alle sehr bekümmert sein. Ja, natürlich. Fritz? Ja, Sir? Wenn Oberst Julian und Mr. Crawley kommen, führen Sie sie bitte herein. Ja, Sir. Wer ist Oberst Julian? Der Polizeichef von Cornwall. War er auch mit im Leichenschauhaus? Ja, in solchen Fällen ist es üblich, dass die Polizei anwesend ist. Wie ist es gegangen? Dr. Phillips identifizierte die Leiche fast auf den ersten Blick. Von dem Schuss war keine Spur zu sehen. Die Kugel hatte die Knochen nicht getroffen. Vielleicht geht noch alles gut aus, Maxim. Das kann man nicht wissen. Sie vermuten, dass die Kajütentür eingeklemmt wurde. Sie finden keinen Anhalt für irgendeine andere Erklärung. Bitte, Oberst Julian. Guten Tag. Oberst Julian. Guten Tag, Frank. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, das ist eine fatale Geschichte, Mrs. De Winter. Ich kann Ihnen nachfühlen, was es für Sie und Ihren Mann bedeuten muss. Danke. Was die Angelegenheit so heikel macht, ist, dass Ihr Mann voriges Jahr die andere Tote selbst identifizierte. Ja, ich weiß. Man muss die Umstände bedenken. Die Behörde schrieb Maxim, er solle kommen, und sie selbst setzte voraus, dass es die Leiche von Mrs. De Winter sei. Maxim war damals sehr angegriffen. Unsinn. Ich war völlig normal. Nun, Mr. De Winter, Sie haben den Irrtum nun einmal begangen. Und jetzt bleibt nichts anderes übrig, als ihn zuzugeben. Diesmal ist ein Zweifel wohl ausgeschlossen. Hm? Ja. Ich wünschte, ich könnte Ihnen die öffentliche Gerichtsverhandlung ersparen. Aber ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Ja, natürlich. Ich kann mir das Unglück nur so erklären, dass die verstorbene Mrs. De Winter in die Kajüte hinuntergegangen ist, um irgendetwas zu holen. Und als das Boot sich dann in einer Böe umlegte, verklemmte sich die Tür, sodass sie nicht mehr rechtzeitig ans Steuer konnte. Nun, wir werden es wohl nie erfahren. Verzeihung, Sir. William Tapp ist draußen. Er sei gebeten worden, hierher zu kommen. Stimmt, ich habe ihn hergebeten. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, Mr. De Winter. Nein, natürlich nicht. Führen Sie ihn herein, Fritz. Ja, Sir. Bitte, Mr. Tapp. Guten Tag. Guten Tag, Mr. Tapp. Ich glaube, Oberst Julian möchte Sie einiges fragen. Gern, Sir. Mr. Tapp. Ich nehme an, Sie wissen, dass das Boot der verstorbenen Mrs. De Winter gefunden wurde. Ja, Sir, ich ging hinunter und sah es mir an. Sie haben das Boot jedes Jahr überholt, nicht wahr? Ja, Sir. Was ich wissen möchte, ist, war das Boot ganz in Ordnung? Das war es, als ich es im April letzten Jahres überholt hatte. War das Boot schwierig zu handhaben? Segeln ist kein Kinderspiel, aber es war ein starkes, seetüchtiges Boot und Mrs. De Winter hatte schon oft bei schlimmerem Wetter gesegelt. Mr. De Winter, sind Sie Tapps Ansicht, dass das Boot viel aushalten konnte? Ja, ich denke, dass das stimmt. Nehmen wir an, Mrs. De Winter geht wegen irgendetwas in die Kajüte hinunter. Und ein plötzlicher Windstoß kommt von der Landzunge her. Würde das genügen, um das Boot zum Kentern zu bringen, Mr. Tapp? Nein, das glaube ich nicht. Aber trotzdem muss es so gewesen sein. Danke, Mr. Tapp, das ist alles, was ich von Ihnen wissen wollte. Sie trifft nicht der geringste Vorwurf. Verzeihung, Sir, aber für mich ist die Sache noch nicht erledigt. So, warum? Nach dem Unfall letztes Jahr schimpften viele Leute in Caris über meine Arbeit. Sie verbreiteten, ich hätte Mrs. De Winter ein schlechtes Boot geliefert. Ich verlor einige Aufträge deswegen. Aber was sollte ich machen? Das Boot war abgesagt und ich konnte meine gute Arbeit nicht beweisen. Nun wurde das Boot heute Morgen gehoben und der Hafenmeister erlaubte mir, es anzuschauen. Ich überzeugte mich, dass es dem Wasserdruck standgehalten hatte und nirgends angefault war. Das entkräftet doch die Vorwürfe gegen Sie. Ja, Sir, gegen meine Arbeit ist nichts einzuwenden. Ja. Aber der Taucher sagte mir, und das eben verändert die Sache, dass das Boot auf sandigem Grund gelegen und den Felsen überhaupt nicht berührt hätte. Es lag gut 5 Meter entfernt davon. Ja, und was schließen Sie daraus? Dass die Löcher nicht von dem Felsen stammen können. Ich verstehe nicht. Welche Löcher? Die 5 Löcher, die im Boot sind. Außerdem sind es nicht die Art Löcher, wie ein Fels sie macht. Sie sehen aus, als wären sie mit einem Stemmeisen und Hammer hineingeschlagen worden. Wollen Sie damit sagen, dass die Löcher groß genug waren, um das Boot zum Sinken zu bringen? Ja, Sir. Es wird nicht lange gebraucht haben, um unterzugehen. Nicht länger als 10 Minuten, schätze ich. Es ist meine Meinung, Sir, dass das Boot gar nicht kenterte, sondern mit Absicht zum Sinken gebracht wurde. Was? Mr. De Winter, haben Sie gehört, was Tepp sagte? Ja. Wussten Sie irgendetwas von diesen Löchern in den Planken? Nein, ich höre es zum ersten Mal. Mr. Tepp muss sich geirrt haben. Nein, Sir, ich irre mich ganz und gar nicht. Die Löcher sind hineingeschlagen worden. Das ist doch absurd. Mr. Tepp, würden Sie das beschwören, was Sie sagten? Jawohl, Sir, das würde ich. Danke, das genügt für den Augenblick. Aber wir brauchen Sie natürlich noch bei der Gerichtsverhandlung. Selbstverständlich, Sir. Auf Wiedersehen. Ich kann mir denken, was für ein Schlag dies eben für Sie war. Mr. De Winter, ich möchte Ihnen so gerne helfen und herausfinden, wie sich die ganze Geschichte zutrug. Bezweifeln Sie Tepps Aussage in irgendeiner Weise? Natürlich nicht. Er ist Bootsbauer. Er weiß, was er sagt. Wer hielt das Boot in Stand? Sie selbst. Und das Boot lag an Ihrem eigenen Strand vor Anker? Ja. Es geht kein öffentlicher Fußweg zum Strand, soviel ich weiß. Einen Fremden würde man sehen. Ja. Und das würde ich nicht sagen. Man sieht ziemlich schlecht hinunter, weil ein Wald davor liegt. Es ist aber kaum wahrscheinlich, dass ein Fremder sich in dieser Weise an dem Boot zu schaffen gemacht hätte. Nicht wahr? Ja, sehr unwahrscheinlich. Tepp sagte, dass das Boot mit diesen Löchern nach 10 Minuten hätte sinken müssen. Wenn die Löcher schon da gewesen wären, als sie das Boot bestieg, würde sie ja schon am Ankerplatz gesunken sein. Also sind die Löcher hineingeschlagen worden, während sie segelte. So muss es gewesen sein. Der Taucher sagte, dass Luke und Kajütentür geschlossen waren. Und doch war Mrs. De Winters Leiche darin. Leider ist die ganze Geschichte ziemlich ernst geworden. Die Untersuchung wird alle möglichen peinlichen Fragen bringen. Ja, Mr. De Winter, darf ich Sie etwas sehr Persönliches fragen? Was Sie wollen. Waren die Beziehungen zwischen Ihnen und der verstorbenen Mrs. De Winter vollkommen glücklich? Mrs. De Winter ist ohnmächtig geworden. Komm, hilf mir, Maxim. Komm, Liebes. Leg dich auf die Couch. Frank, hol etwas Brandy. Ja, das tut mir nun wirklich leid. Kann ich irgendetwas tun? Sie wird sich bald wieder erholen. Sie hat letzte Nacht sehr wenig geschlafen. Ja, natürlich. Maxim. Beruhige dich. Komm, trink das. Danke. Mir wurde plötzlich so schwindelig. Ja, ich weiß. Ja. Reg dich nicht so auf. Und vielleicht setzen wir unser Gespräch woanders fort. Es gibt da Verschiedenes, das noch vor der Untersuchung geklärt werden sollte. Frank, geh mit Oberst Julian rüber ins Büro. Ich komme gleich nach. Ja. Darf ich bitten, Oberst Julian? Okay. Fühlst du dich besser? Ja, danke. Kann ich dich jetzt allein lassen? Nein, bitte geh nicht fort. Oberst Julian will doch noch einiges mit mir besprechen. Aber er hat doch schon alles besprochen. Hast du nicht gehört, was Tepp über das Boot sagte? Es glaubt niemand mehr an einen Unfall. Draußen ist jemand, der Sie sprechen möchte, Madam. Wer ist es? Mr. Favell, Madam. Führen Sie ihn herein. Jawohl, Madam. Bitte, Mr. Favell. Guten Tag. Danke, Frith. Einen Augenblick, Frith. Mrs. De Winter bittet Sie, mir einen doppelten Whisky zu bringen. Ich darf mich doch setzen. Bitte. Ihr Whisky, Mr. Favre. Lassen Sie die Flasche gleich hier. Jawohl, Madame. Was wollen Sie, Mr. Favre? Ich komme gerade von der Gerichtsverhandlung. Sie möchten doch sicher brennend gern wissen, wie es ausgegangen ist für den guten Max, nicht wahr? Es ist zu Ende, Madame. Zu Ende? Jetzt werden Sie nervös, was? Wer würde das nicht an Ihrer Stelle? Mein Gott, nun reden Sie schon. Sie stellten kitzlige Fragen. Wieso war die Kajütentür geschlossen? Wo waren diese Löcher genau? Wie groß? Konnte eine Frau sie überhaupt alleine bohren? Und dann verschwanden die Herren und berieten. Über eine Stunde, ja. Und jetzt möchten Sie wohl wissen, was Sie als Todesursache ausgeknobelt haben. Sie entschieden sich für Selbstmord. Selbstmord? Das haben Sie nicht erwartet, wie? Ich weiß nicht. Nein, das konnten Sie nicht erwarten. Sie waren auf ganz etwas anderes gefasst. Selbstmord, dass ich nicht lache. Weshalb hätte sie Selbstmord begehen sollen? Das wollen wir Max erst mal erzählen. Rebecca und ich, wir waren vom selben Holz. Ich kannte ihre Lebensgier gründlicher als irgendein anderer. Sie und ich, Madame, wir beide wissen, dass es kein Selbstmord war. Sie wissen ganz genau, was es war. Ah, Max? Mr. Crawley? Was zum Teufel hast du hier zu suchen, Pebble? Ich wollte dir gratulieren, alter Junge. Gehört sich doch so bei dem Dusel, den du gehabt hast. Sei das sofort mein Haus. Oder soll ich dich rauswerfen lassen? Geduld, Max, Geduld. Wenn du willst, dass die Dienerschaft hört, was ich dir zu erzählen habe, brauchst du die Tür nur offen zu lassen. Bitte, Frank. Also, wenn du glaubst, dass die Affäre mit dem so günstigen Ausgang der heutigen Gerichtsverhandlung für dich zu Ende ist, dann irrst du dich, mein lieber Max. Es kann auch verdammt unangenehm für dich werden, wenn ich will. Wieso? Ich nehme an, zwischen dir und deiner Frau gibt es keine Geheimnisse. Und Ihnen, Mr. Crawley, wird es sicher auch nicht neu sein, dass Rebecca meine Geliebte war. Bis heute glaubte ich, wie alle anderen, Rebecca wäre ertrunken und ihre Leiche später in Salcombe angeschwemmt worden. Jetzt findet der Taucher das Boot und in der Kajüte eingeschlossen ihre Leiche. Ich frage dich, Max, was weißt du über die Löcher in den Planken? Du hast ja gehört, was das Gericht heute darüber befunden hat. Selbstmord, ja. Aber ich habe einen Beweis, der dagegen spricht. Ah. Hier. Diesen Brief. Er ist von Rebecca an mich und am Nachmittag vor ihrem Tod geschrieben. Sie war an dem Tag in London. Hör zu. Ich versuchte, dich in der Wohnung anzurufen, bekam aber keine Antwort. Findest du diesen Brief rechtzeitig, so komme mir nach Mandalay nach. Ich bleibe die Nacht im Bootshaus und werde die Tür für dich offen lassen. Ich muss dich dringend sprechen, Rebecca. Nun? Schreibt man so etwas, wenn man Selbstmord begehen will? Ich fand den Brief erst am nächsten Morgen, als ich nach Hause kam. Als ich am Vormittag in Mandalay anrief, erfuhr ich von Mrs. Danvers, dass Rebecca ertrunken war. Warum hast du den Brief nicht bei der Gerichtsverhandlung vorgelegt? Ich hatte meinen Grund dafür. Man muss schließlich leben, nicht? Wäre Rebecca noch da, wüsste ich wovon. Findest du nicht, dass es nur recht und billig ist, wenn du sie mir ersetzen würdest, Max? Durch eine Lebensrente von jährlich 2.000 bis 3.000 Pfund ist dieser Brief eingesagt, das schwöre ich dir. Ich habe dich schon einmal gebeten, das Haus zu verlassen. Ich werde es nicht ein drittes Mal tun. Einen Augenblick, Maxim. Ich weiß, Favre, Sie sind fähig, die Geschichte so zu drehen, dass Schwierigkeiten entstehen. Wie hoch ist die Summe, die Sie verlangen? Misch dich da nicht ein, Frank. Ich denke nicht daran, mich erpressen zu lassen. Du kannst, wie du willst, Max. Deine Frau machst du dann allerdings zur Witwe eines Mörders. Oberst Julian ist draußen in Franks Wagen. Soll ich ihn da reinholen? Oh, Mann, das willst du wirklich? Nein. Der Bluffer fängt bei mir nicht. Das kannst du dir nicht leisten. Mit diesem Beweis baumelst du nämlich. Halten Sie ihn zurück, Frank. Bitte halten Sie ihn zurück. Frisch, Bitten Sie Oberst Julian herein. Frank, sagen Sie Oberst Julian, es sei ein Irrtum. Guten Abend. Oberst Julian, das ist Jack Favell. Ein Cousin meiner verstorbenen Frau. Also, Favell, leg los. Lesen Sie diesen Brief, Oberst Julian, und sagen Sie mir dann, ob Sie glauben, dass die Frau, die ihn schrieb, wenige Stunden danach Selbstmord beging. Also, nein. Nach diesem Brief nicht. Aber worauf bezieht sich der Inhalt? Ihre Cousine schreibt, sie müsse Sie dringend sprechen. Wissen Sie weshalb? Es ist eine feste Verabredung, nicht wahr? Ja. Wen interessiert's noch, was sie mir erzählen wollte? Wir werden es nie erfahren. Sie hatte die Absicht, die Nacht im Bootshaus zu verbringen, damit sie mich sehen konnte. Sie werden fragen, warum sie noch zum Segeln hinausfuhr. Das tat sie gern nach einem Tag in London. Aber dass sie Löcher in die Planken ihres Bootes bohrte, um sich das Leben zu nehmen. Nein, Oberst Julian. Sie weigern sich zu glauben, dass Ihre Cousine Selbstmord begangen hat. Gut. Was glauben Sie denn, was wirklich geschehen ist? Sie fragen mich nach meiner Meinung und Sie sollen sie hören. Rebecca wurde ermordet. Und ich kann Ihnen auch verraten, wer der Mörder ist. Maxime de Winter. Sie sind ja betrunken, Sie wissen nicht, was Sie sagen. Ich betrunken? Oh nein, mein Freund. Sie mögen der höchste Polizeibeamte sein, das ist mir egal. Ich habe das Gesetz auf meiner Seite. Max hat Rebecca ermordet und ich werde es beweisen. Mr. Favell, Sie waren doch bei der Gerichtsverhandlung. Warum legten Sie den Brief dort nicht vor? Weil ich nicht wollte, darum. Ich kann Ihnen den Grund verraten, Oberst Julian. Ehe ich Sie hereinbat, hat mir Favell den Vorschlag gemacht, ihm jedes Jahr 2.000 bis 3.000 Pfund zu zahlen. Das stimmt. Er hat versucht, Maxim zu erpressen. So ist es also. Sehen Sie, Favell, Sie haben eine schwere Anklage gegen Mr. de Winter erhoben. Mit welchen Beweisen wollen Sie diese Anklage stützen? Beweise? Sind die Löcher im Boot nicht Beweise genug? Oh nein. Außer Sie können Zeugen bringen, die gesehen haben, wie Mr. de Winter Sie bohrte. Verstehe. Sie wollen weiter mit dem Schlossherrn von Wenderley an einem Tisch essen. Überlegen Sie sich, was Sie sagen, Favell. Sie denken, ich werde nicht durchkommen beim Gericht. Aber wenn ich beweise, dass er von unserem Verhältnis wusste, dass er Sie aus Eifersucht umbrachte. Das sind Behauptungen, aber keine Beweise, Favell. Sie können nicht einmal beweisen, dass Sie Ihr Liebhaber waren. Irrtum, Oberst Julian. Fred? Sie wünschen Mr. Favell? Holen Sie Mrs. Danvers her. Ich weiß nicht, Sir. Oder ist es Ihnen nicht recht, Max? Tun Sie, was man verlangt, Fred. Mrs. Danvers ging zur Verhandlung, Sir. Vielleicht ist sie noch nicht zurück. Bitte sehen Sie nach. Jawohl, Sir. Danny war die Einzige hier in Wenderley, die Rebecca verstand. Sie wird sich schon aufklären, Oberst Julian. Sie möchten mich sprechen, Sir? Oberst Julian wird Sie einiges fragen, Mrs. Danvers. Ja. Wussten Sie etwas über die Beziehungen zwischen Mr. Favell und der verstorbenen Mrs. de Winter? Entschuldigung, ich verstehe nicht, Sir. Du brauchst nicht zu leugnen, Danny. Ich habe schon alles gesagt. Aber ich bin nicht glaubwürdig genug. Ich brauche dich also. Du weißt, dass Rebecca mich liebte und dass wir seit Jahren zusammenlebten, nicht wahr? Nein. Was nein? Rebecca hat sie nie geliebt. Bist du verrückt? Rebecca hat niemanden geliebt. Sie hat euch alle verachtet. Waren wir nicht Nacht für Nacht zusammen im Bootshaus? War sie nicht tagelang in meiner Wohnung in London? Und wenn sie es war, warum sollte sie nicht mit Ihnen zusammen sein? Liebe war ein Spiel für sie, nichts weiter. Und wenn sie dann zurückkam, hat sie sich bei mir ausgeschüttet vor Lachen. Über euch alle. Mrs. Danvers, wir versuchen ein Motiv für den Selbstmord Mrs. de Winters zu finden. Wissen Sie einen Grund, warum sie sich das Leben genommen haben könnte? Nein, ich weiß keinen. Weil es keinen gibt, Danny. Rebecca wurde ermordet, umgebracht von ihrem eigenen Mann. Nehmen Sie diese Beschuldigung nicht zur Kenntnis, Mrs. Danvers. Lesen Sie bitte diesen Brief. Mrs. de Winter hat ihn am Mittag ihres letzten Tages geschrieben. Vielleicht können Sie uns sagen, was er bedeutet. Ich weiß wirklich nicht, was sie damit meint. Wenn es etwas Wichtiges gewesen wäre, hätte sie es mir zuerst erzählt. Wissen Sie, wie sie diesen letzten Tag in London verbrachte? Sie hat immer alle Verabredungen aufgeschrieben in einem kleinen Tagebuch. Ich habe es noch. Wo ist es? Ich habe es hier in meiner Handtasche. Ich hatte es zur Verhandlung mitgenommen. Bitte. Mr. De Winter, ist es Ihnen unangenehm, wenn ich dieses Tagebuch durchsehe? Nein, natürlich nicht. Es ist ein Taschenkalender. Sie schrieb ihre Verabredungen hinein, aber nichts Persönliches. Aber gerade diese Verabredungen interessieren mich. Ah, hier. 4. Juni. Friseur 10.30 Uhr. Und ein Kreuz daneben. Was bedeutet das? Dass sie die Verabredung einhielt. 12 Uhr Essen im Club. 12.45 Uhr Baker. Wer war Baker? Ich weiß es nicht. Sie kannte niemanden, der so hieß. Fauler Zauber, alles. Hier unter den Telefonnummern ist wieder der Name Baker. Museum 0444. Würden Sie mich bitte mit der Nummer verbinden, Mr. Crawley? Sofort. Bitte London, Museum 0444. Danke. Hallo? Ist da Museum 0444? Können Sie mir sagen, ob jemand namens Baker dort wohnt? Aha, und die Adresse? Bitte verbinden Sie mich. Ja, es ist wichtig. Danke. Ich glaube, wir haben ihn, Oberst Julian. Es ist eine Adresse in Bloomsbury, ein Arzt. Die Sekretärin verbindet mich mit ihm. Was zum Teufel hat Rebecca bei einem Arzt zu tun? Dr. Baker? Einen Augenblick bitte. Oberst Julian, Dr. Baker ist am Apparat. Ja. Hallo? Guten Abend, Dr. Baker. Mein Name ist Julian, Oberst Julian, Polizeichef der Grafschaft Cornwall. Ich muss vorausschicken, dass heute eine Gerichtsverhandlung stattgefunden hat. Wegen des Todes von Mrs. Rebecca De Winter. Das Gericht stellte Selbstmord fest. Aber jetzt haben sich Zweifel ergeben. Wir glauben nun, dass Mrs. De Winter Sie im letzten Juni konsultiert hat. Können Sie sich daran erinnern? Ich kann Ihnen das genaue Datum geben. Es war am 4. Juni, 12.45 Uhr. Danke. Er sieht nach. Sie haben doch nichts dagegen, Mr. De Winter, wenn ich Dr. Baker frage, warum Sie ihn konsultiert haben. Nein, fragen Sie ruhig. Wie? Sie haben den Namen nicht gefunden? Sie war also nicht bei Ihnen. Danke. Hängen Sie nicht ein. Augenblick bitte, Dr. Baker. Fragen Sie bitte, wer um diese Zeit bei ihm war. Darf ich Sie in meiner amtlichen Eigenschaft fragen, wer um diese Zeit bei Ihnen war? Danke, ich warte. Ja? Wer? Eine Mrs. Danvers. Einen Augenblick, bitte. Sie waren dort, Mrs. Danvers? Nein, ich war nicht dort. Jeder wird bezeugen können, dass ich um diese Zeit hier in Manderley war. Dr. Baker, können Sie mir sagen, wie diese Mrs. Danvers aussah? Vielleicht erinnern Sie sich, wenn ich sie beschreibe. Sie war groß, sehr schlank, dunkelhaarig. Sie erinnern sich. Wirklich? Ja, dann ist es doch Mrs. De Winter gewesen. Und sie hat den Namen ihrer Hausdame angegeben. Dann möchte ich Sie noch bitten, mir zu sagen, weswegen sie sie konsultierte. Ja. Ja. Ja. Ja. Danke, das genügt. Ich werde Sie vielleicht später noch um eine Abschrift Ihrer Notizen bitten müssen. Danke vielmals. Nun? Weswegen war sie bei ihm? Sie war schwerkrank. Es war die zweite Konsultation. Sie wollte die Wahrheit wissen. Und die Diagnose? Krebs. Dr. Baker sagte ihr, dass eine Operation aussichtslos sei. Wussten Sie von dieser Erkrankung, Mr. De Winter? Nein, nicht das Geringste. Jetzt wissen Sie, Fevel, weshalb Ihre Cousine Sie so dringend zu sprechen wünschte. Sie hatte den Mut zu allem. Aber Schmerzen ertragen wollte sie nicht. Mein Gott. Ich hätte ihr doch auch nicht helfen können. Sie starb, wie sie es gewollt hatte. Aber sie lebt auch weiter, wie sie es wollte. Ich verstehe nicht, Mrs. Danvers. Nicht, Sir. Dann fragen Sie Mr. De Winter. Ach, hören Sie doch endlich auf, Mrs. Danvers. Keine Angst. Ich stehe Ihrem Glück nicht mehr im Wege. Werde ich noch gebraucht, Oberst Julian? Nein, danke. Dann gehe ich jetzt. Es wird vielleicht ganz gut sein, wenn ich bei uns in Kerris unauffällig durchsickern lasse, dass uns ein Londoner Spezialist über den Beweggrund der Tat aufgeklärt hat. Ich möchte unnötigen Klatsch vermeiden. Die Menschen sind manchmal komisch. Wenn sie die Wahrheit erfahren, wird das Ihnen und Ihrer Frau manches erleichtern, Mr. De Winter. Ich danke Ihnen, Oberst Julian. Mr. Crowley, können Sie mich vielleicht in Ihrem Wagen nach Hause fahren? Natürlich, Sir. Gute Nacht. Gute Nacht, Oberst Julian. Gute Nacht, Frank. Gute Nacht. Wie weit, glaubst du, hat Oberst Julian die Wahrheit erraten? Wenn er es wirklich weiß, dann wird er sich nie etwas anmerken lassen. Ich glaube, dass Rebecca mich mit voller Absicht angelogen hat. Sie wollte, dass ich sie tötete. Sie hat alles vorausgesehen. Deshalb lächelte sie, als ich auf sie schoss. Verzeihung. Was gibt es, Fred? Mrs. Danvers ist verschwunden. Verschwunden? Ja, Sir. Sie ist nicht auf ihrem Zimmer und ihre Sachen sind auch weg. Ich dachte, ich sollte es Ihnen sagen. Danke, Fritz. Gute Nacht, Madame. Gute Nacht, Sir. Merkwürdig, dass sie einfach so fortgegangen ist. Ich bin froh, dass sie weg ist, Maxim. Solange sie in Manderley war, war auch Rebecca hier. Jetzt ist Rebecca wirklich tot. Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie Rebecca, ein Schauspiel von Daphne du Maurier, in der deutschen Fassung von Gustav Hartung, für den Funk bearbeitet von Anke Beckert. Die Mitwirkenden waren Maxim de Winter, Peter Pasetti, Mrs. de Winter, Cordula Tranto, Mrs. Danvers, Eva Feitel, Frank Crawley, Harald Leibniz, Beatrice Lacey, Vera Friedberg, Giles Lacey, Herbert Mensching, Jack Favell, Klaus Löwitsch, Oberst Julian, Paul Verhoeven, William Tapp, Kurt Jagberg, Frith, Joachim Wichmann, Robert, Alexander Malachowski. Musik Raimund Rosenberger. Ton und Technik Heinz Sommerfeld und Dagmar Schlandt. Assistenz Hans Eichleiter. Die Regie hatte Heinz Günther Stamm.